Erster in Ikonium gingen sie in die Synagoge der Juden. Sie sprachen dort. Viele Juden und Griechen wurden gläubig. Zweiter aber die Juden, die nicht glaubten, hetzten die Heiden auf. Sie waren gegen die Brüder. Dritter sie blieben lange in Ikonium. Sie sprachen mutig über den Herrn. Gott zeigte durch Wunder, dass ihre Botschaft wahr war. Vierter die Menschen in der Stadt waren geteilt. Einige waren für die Juden, andere für die Apostel. Fünfter die Heiden und Juden mit ihren Anführern wollten die Apostel angreifen. Sie wollten sie schlagen und mit Steinen werfen. Sechster als die Apostel das merkten, flohen sie nach Lystra und Derbe. Das waren Städte in Lykaonien und der Umgebung. Siebter dort erzählten sie weiter die gute Nachricht. Achter in Lystra saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Er konnte nie gehen. Neunter der Mann hörte Paulus zu. Paulus sah ihn an und merkte, dass der Mann glaubte, geheilt zu werden. Zehnter Paulus sagte laut, steh auf deine Füße. Der Mann sprang auf und ging herum. Elfter als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie laut auf Lykaonisch, die Götter sind als Menschen zu uns gekommen. Zwölfter sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes. Paulus sprach am meisten. Dreizehnter der Priester des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Tor. Er wollte mit den Leuten opfern. Vierzehnter als Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie rannten in die Menge. Fünfzehnter sie riefen, Männer, was tut ihr da? Wir sind auch nur Menschen, wie ihr. Wir bringen euch die gute Nachricht. Ihr sollt euch von falschen Göttern abwenden. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat Himmel, Erde und Meer gemacht. Er hat alles darin gemacht. Sechzehnter in früheren Zeiten ließ er alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Siebzehnter aber er hat immer gezeigt, dass er gut ist. Er gab euch Regen vom Himmel und gute Ernten. Er gab euch genug zu essen und Freude. Achtzehnter als sie das sagten, konnten sie die Leute nur schwer beruhigen. Die Leute sollten ihnen nicht opfern. Neunzehnter aber Juden aus Antiochia und Ikonium kamen. Sie überzeugten die Leute. Sie warfen Paulus mit Steinen. Dann zogen sie ihn aus der Stadt. Sie dachten, er sei tot. Zwanzigster aber die Jünger standen um ihn herum. Paulus stand auf und ging in die Stadt. Einundzwanzigster am nächsten Tag ging er mit Barnabas nach Derbe. Dort erzählten sie die gute Nachricht. Viele Menschen wurden Jünger. Danach gingen sie zurück nach Lystra, Ikonium und Antiochia. 22. Sie stärkten die Jünger. Sie sagten ihnen, sie sollen im Glauben bleiben. Sie sagten auch, wir müssen durch viele Schwierigkeiten gehen, um in Gottes Reich zu kommen. 23. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste. Sie beteten und fasteten für sie. Sie übergaben sie dem Herrn. Sie hatten gelernt, an ihn zu glauben. 24. Sie reisten durch Pisidien. Dann gingen sie nach Pamphylien. 25. Sie sprachen in Perge über Gott. Danach gingen sie nach Attalia. 26. Von Attalia fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia. Von Antiochia waren sie ausgesandt worden. Gott hatte sie für diese Arbeit gesegnet. 27. Als sie ankamen, riefen sie die Gemeinde zusammen. Sie erzählten, was Gott mit ihnen getan hatte. Sie erzählten, wie Gott den Heiden den Glauben ermöglichte. 28. Sie blieben lange bei den Jüngern.